Erster, er erzählte ihnen eine Geschichte. Sie sollten immer beten und nicht aufhören. Zweiter, er sagte, in einer Stadt lebte ein Richter. Er fürchtete Gott nicht und kümmerte sich nicht um Menschen. Dritter, eine Witwe lebte auch in dieser Stadt. Sie kam zu ihm und sagte, hilf mir gegen meinen Gegner. Vierter, der Richter wollte lange nicht helfen. Dann dachte er, ich fürchte Gott nicht und kümmere mich nicht um Menschen. Fünfter, aber ich will der Witwe helfen. Sie stört mich immer wieder. Sonst kommt sie und macht mir Ärger. Sechster, der Herr sagte, hört ihr, was der ungerechte Richter sagt? Siebter, Gott wird seinen erwählten Menschen helfen. Sie rufen Tag und Nacht zu ihm. Er wird sie nicht warten lassen. Achter, ich sage euch, er wird ihnen schnell helfen. Aber wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er auf die Erde kommt? Neunter, er erzählte auch eine Geschichte zu Menschen. Sie dachten, sie wären gut und verachteten andere. Zehnter, zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Einer war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Elfter, der Pharisäer stand und betete so, Gott, ich danke dir. Ich bin nicht wie andere Menschen. Ich bin kein Räuber, Verbrecher oder Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie dieser Zöllner. Zwölfter, ich faste zweimal pro Woche. Ich gebe den zehnten Teil von allem, was ich verdiene. Dreizehnter, der Zöllner stand weit weg. Er wagte nicht, zum Himmel aufzusehen. Er schlug sich auf die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein Sünder. Vierzehnter, ich sage euch, dieser Zöllner ging als gut angesehen nach Hause, nicht der Pharisäer. Wer sich selbst wichtig macht, wird unwichtig. Wer sich selbst klein macht, wird wichtig. Fünfzehnter, die Leute brachten Kinder zu Jesus. Sie wollten, dass er sie berührt. Die Jünger sahen das und schimpften mit den Leuten. Sechzehnter, Jesus rief die Kinder zu sich. Er sagte, lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht auf. Denn Menschen wie sie gehören zum Reich Gottes. Siebzehnter, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird niemals hineinkommen. Achtzehnter, ein wichtiger Mann fragte Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun? Ich will ewiges Leben bekommen. Neunzehnter, Jesus sagte zu ihm, warum nennst du mich gut? Nur Gott allein ist gut. Zwanzigster, du kennst die Gebote, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. 21. Der Mann sagte, das alles habe ich seit meiner Jugend befolgt. 22. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach folge mir. 23. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig. Er war nämlich sehr reich. 24. Jesus sah ihn an und sagte, wie schwer ist es für reiche Menschen, in das Reich Gottes zu kommen. 25. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Es ist schwerer, dass ein reicher Mensch in das Reich Gottes kommt. 26. Die Zuhörer fragten, wer kann dann gerettet sein? 27. Er sagte, was für Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. 28. Petrus sagte, sieh doch, wir haben alles verlassen, was wir hatten. Wir sind dir gefolgt. 29. Er sagte zu ihnen, ich sage euch, jeder, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat. Er tat es wegen des Reiches Gottes. 30. Dieser Mensch wird in dieser Zeit viel mehr zurückbekommen. Und in der zukünftigen Welt bekommt er ewiges Leben. 31. Er nahm die 12 Jünger beiseite. Er sagte zu ihnen, wir gehen nach Jerusalem. Alles wird geschehen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. 32. Mann wird ihn an Menschen ausliefern, die Gott nicht kennen. Man wird ihn verspotten, beschimpfen und anspucken. 33. Sie werden ihn schlagen und töten. Aber am dritten Tag wird er wieder leben. 34. Die Jünger verstanden nichts davon. Die Worte waren für sie verborgen. Sie verstanden nicht, was er sagte. 35. Als Jesus nach Jericho kam, saß ein blinder Mann am Weg. Er bettelte. 36. Er hörte viele Menschen vorbeigehen. Er fragte, was los war. 37. Mann sagte ihm, Jesus aus Nazareth geht hier vorbei. 38. Da rief der Blinde, Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. 39. Die Leute, die vorne gingen, sagten ihm, er solle still sein. Aber er rief noch lauter, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. 40. Jesus blieb stehen. Er sagte, man solle den Blinden zu ihm bringen. Als der Mann kam, fragte Jesus ihn, 41. Was soll ich für dich tun? Der Mann sagte, Herr, ich will wieder sehen können. 42. Jesus sagte zu ihm, sieh wieder. Dein Glaube hat dir geholfen. 43. Sofort konnte er sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Alle Leute, die das sahen, lobten auch Gott.